WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute am Freitag, wie ihr das gewohnt seid. Also, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Sascha und Sascha ist 38. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Sascha. So. Mein Thema, worüber ich berichten möchte, ist, ich habe tierische Angst und eine tierische Phobie vor Bäumen. Ja, eine Bitte. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nee, eigentlich bis jetzt nicht. Du klingst so, es hallt so, es klingt nicht so sauber. Hörst du mich jetzt besser? Ja, vielleicht ein bisschen. Also, okay. Ich habe soweit verstanden, du hast Angst vor Bäumen. Ja. Warum? Da war ich 13 Jahre alt. Da sollte ich zu meinen Großeltern. Und meine Großeltern wohnen, ich sag mal, im Bergischen. Und da muss ich durch den Wald. Und zu dem Zeitpunkt ist ein tierisches Unwetter aufgezogen. Mhm. Ich war alleine und 100 Meter von mir weg ist ein Blitz in den Baum eingeschlagen. Und da hat praktisch der Baum Feuer gefangen und seitdem habe ich eine tierische Phobie vor Bäumen. Okay, das ist natürlich eine Erklärung, wie das gekommen ist. Ja, aber die schlimmen Auswirkungen, die kamen erst später. Mit 16 bin ich dann, ich sag mal, weil ich angefangen habe, wirklich tierische Ängste zu haben, muss ich zu einem Therapeuten. Mhm. Und diese Sitzungen, die haben einige Jahre angedauert, wirklich viel gebracht haben sie nicht. Mhm. Und dann war es halt so, dass diese Phobie mich komplett eingenommen hat. Es ist so gewesen, oder es ist heute so, dass ich dadurch eine Arbeitsstelle verloren habe, eine Beziehung kaputt gegangen ist, weil ich nicht mehr, ich sage mich raufgetraut habe. Ich bin nicht mehr zur Arbeit gefahren, weil selbst im Auto, wenn ich an Bäumen vorbeifahre, ich eine enorme Angst entwickle. Lass mich mal zwischenfragen. Das bedeutet, du hast nicht nur Angst vor Wäldern, wo also ganz viele Bäume zusammenstehen, sondern auch vor einzelnen Bäumen irgendwo am Wegesrand. Ja, absolut. Kannst du diese Angst, die du vor Bäumen hast, etwas näher beschreiben? Ja, praktisch das, dass man das Äste runterfallen, auf mich stürzen, ich sage mal, mich böse verletzen, mich einnehmen. Und das ist, wie gesagt, eine ganz, ganz schlimme Situation. Also in welcher Entfernung sind Bäume noch okay? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, 100 Meter von einem Baum entfernt stehst, ist das noch okay? Das ist noch okay, aber ich sag mal so, sobald ich irgendwie so 50 Meter, 30 Meter davon entfernt bin, ich merke selber praktisch, wie ich eine Gänsehaut bekomme, wie, ich sag mal, mein Körper anfängt zu zittern. Geht es so weit, dass du Bäume gar nicht gerne siehst? Ich sag mal so, es geht so weit, dass ich Bäume hasse. Mhm. Weil sie praktisch irgendwo bedingt, ich sag mal, mein Leben wirklich komplett zerstört haben. Und lass mich noch weiterfragen, damit ich das ein bisschen noch verstehe. Ist es egal, wie groß der oder welche Größe der Baum hat? Also mal so, von einem Bonsai-Baum ist sicherlich jetzt keine Sorge oder so. Ne? Mhm. Aber ich sag mal, eine etwas größere Nordmann-Tanne, die entwickelt schon hier irgendwo wirklich leichte Angst. Also eine Tanne, sagen wir, ein Baum, nicht eine Tanne, irgendein Baum, eine Birke oder so etwas. Das ist aber so, das geht gar nicht, das ist ein absolutes No-Go. Ich sag mal so, ich meide auch den Weg zu meinen Eltern. Meine Eltern haben auch ein etwas größeres Anwesen. Da ist, ich sag mal, eine riesengroße Feige als Baum und ich sag mal so, natürlich treffe ich mich gerne mit meinen Eltern, aber dann gerne im Restaurant, gerne außerhalb und nicht irgendwo da, wo es wirklich wo die Gefahr ist, Bäume zu haben. Aber es ist auch so. Gibt es denn Unterschiede zwischen Bäumen, dass du sagst, eine Tanne ist nicht so schlimm wie eine Eiche oder so? Nee, also da gibt's so groß eigentlich gar keine Unterschiede. Und aber wie gesagt, ich teste es auch gar nicht mehr. Wie gesagt, ich lasse mir mittlerweile, da gibt es ja verschiedene Discounter, die auch die Lebensmittel, ich sag mal, liefern. Die lasse ich mir liefern, weil ich einfach sage, ich verlasse diese Wohnung hier nicht mehr. Wie lange verlässt du die Wohnung schon nicht mehr? Ja, mittlerweile seit knapp einem Jahr. Das liegt ausschließlich daran, weil du irgendwie in Bäume, in die Nähe von Bäumen kommen könntest? Ja, absolut, absolut. Aber du könntest das ja so einrichten, ich weiß nicht genau, wo du wohnst und wie du wohnst, dass du so gehst, dass du an keinem Baum vorbeikommst. Wenn man in der Stadt wohnt, kann man das ja irgendwie so hinkriegen. Ja, sicherlich. Aber ich sag mal so, da gibt es natürlich Situationen. Ich wohne selber in Köln. Und da ist es natürlich so, ja, wo man hingeht, irgendwo sieht man immer einen Baum. Und alles, was irgendwie, keine Ahnung, ist etwa 2,50 Meter, ist ein No-Go. Ne? Dann müsstest du dich doch pudelwohl am Meer fühlen. Ja, eigentlich schon, natürlich. Aber am Meer wiederum, ja, da gibt es natürlich auch Palmen, ne? Was denkst du? Meinte ich ja gerade, müsste ich mich pudelwohl am Meer fühlen. Genau. Ja, aber am Meer gibt es ja teilweise auch Palmen. Na gut, wenn du dann noch, wenn du auf dem Norderney bist, gibt es keine Palmen. Ja, das stimmt wohl, Ja. Aber bis dato das eigentlich auch noch nicht getestet oder so. Du bist immer zu Hause, das heißt, du arbeitest auch nicht. Doch, ich arbeite vom Homeoffice aus und selber aber, ich sag mal, rausgehen, nein, das ist ein absolutes No-Go. Ich habe verstanden, du arbeitest Homeoffice und... Genau, also wie gesagt, ich selber bin in der Computer-Szene drin und regle dann natürlich meine ganzen Geschäfte über den PC und... Achso, du kannst natürlich nicht rausgehen. Rausgehen geht gar nicht. Wie ist es so, du bist 38 Jahre alt, da denkt man ja schon länger an Beziehungen und Familie vielleicht nach. Wie ist das? Ja, eigentlich? Genau, diesbezüglich, also ich sag mal so, durch den Vorfall, ich sag mal durch meine Phobie, sind unter anderem zwei Beziehungen gescheitert. Ja. Weil, was ich auch verstehen kann, weil die Frauen es auch nicht mehr ausgehalten haben. Und wenn man sich halt erst einmal die ganze Zeit, ich sag mal, mit seinen Phobien mehr auseinandersetzt als mit seinen Mitmenschen. Wenn du Bäume im Fernsehen siehst, was löst das in dir aus? Ja, das, ich sag mal so, man denkt automatisch an seine Phobie. Aber ich sag mal, jetzt kommt da keine Angst auf. Aber wie gesagt, allein schon der Gedanke daran führt dazu, dass ich eigentlich nicht so gerne dann in dem Fall auf Fernsehen gucke. Ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber warst du schon mal längere Zeit auf See, also nicht am Meer, sondern auf dem Meer? Hast du eine Schiffstour mal gemacht? Also nee, eine Schiffstour selber habe ich noch nicht gemacht. Denn das wäre doch für dich wahrscheinlich das Eldorado. Du fährst nach dem Schiff und siehst tausende von Kilometern keinen Baum. Ja, das wäre sicher nicht irgendwie das Eldorado, aber, und da kommt natürlich jetzt wieder das Gegenbeispiel, ein Schiff muss ja irgendwann mal, ich sag mal, einen Hafen anfahren. Da könnte es sein, dass da Bäume sind, natürlich, ja. Und irgendwann dann, ist ja genauso wie ein Fliegen, könnte ich auch sagen, wenn ich jetzt irgendwo von A nach B fliege, in der Luft habe ich auch keinen Baum, aber irgendwann, ja, ich sag mal, kommt man ja wieder an den Punkt zurück, wo man dann auch wieder die Bäume sieht. Jetzt hast du von der psychologischen Betreuung damals erzählt. Gab es danach dann nochmal einen Versuch, per Therapeut da rauszukommen? Ja, es gab nochmal einen Versuch. Wie gesagt, der war sicherlich etwas besser, qualifizierter, dieser Therapeut. Allerdings, ich sag mal so, habe ich das dann nach 100 Sitzungen abgebrochen, weil ich auch gemerkt habe, es hat keinen Sinn, keinen wirklichen Sinn. Nach 100 Sitzungen? Ja, nach 100 Sitzungen. Ja. Weil, ich sag mal so, da sollten noch weitere Sitzungen folgen, aber ich finde auch nach 100 Sitzungen sollte man irgendwas merken. Ja gut, ich meine, das Problem ist, wenn dann einfach nur gesagt wird, du musst deinen Platz in dir dafür schaffen. Und das ist ja alles schön und gut. Mhm. Das Problem ist natürlich einfach, wenn dieser Platz, den man dafür geschaffen hat, größer ist als man selber. Und wie sehr leidest du darunter? Ja, ich sag mal Oh, wie sehr leide ich darunter? Ich leide extrem sehr darunter. So wie du mir das schilderst, ist das eigentlich eine Lebenskatastrophe für dich? Das ist natürlich. Du bist eingesperrt. Du hast die Beziehung verloren. Du hast keine sozialen Kontakte. Keine großen sozialen Kontakte, vermute ich mal, weil du nirgendwo hingehen kannst. Oder gibt es Freunde? Ja, ich sag mal so, es gab Freunde, nur da ist es natürlich so, dass man wird jetzt irgendwann mal verrückt erklärt. Man wird belächelt und ich sag mal so, der Stolz ist natürlich nicht ganz weg oder so. Und dann sage ich natürlich auch, bevor man jetzt belächelt wird oder für verrückt erklärt wird, was vielleicht noch sein mag, aber dann zieht man sich dann lieber zurück. Ja, dann zieht man sich lieber zurück, absolut. Ja klar, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute so reagieren, du lieber Gott nochmal, du reißt dich mal zusammen, gehst ein paar Mal unter den Baum durch und die Sache ist gut, ne? Dass die Leute vielleicht so denken oder sogar so sprechen. Ja, man muss sich das so vorstellen, ich sag mal, wenn man, ja, ich sag mal, so denken die Leute drüber, natürlich. Sascha, ich bin ganz sicher, dass es einen Weg geben könnte oder gibt sogar, dass dir geholfen werden kann. Gerade im Punkto Phobien hat die Psychologie so viele gute Instrumente mittlerweile entwickelt. Ich habe die Sorge oder den Eindruck, was heißt die Sorge, den Eindruck, dass du bisher an die Falschen gestoßen bist. Vielleicht wäre sogar ein Klinikaufenthalt das Allerbeste für dich. Es muss ja nicht eine Klinik sein, die in einem Park liegt. Das wäre ja wahrscheinlich eine mittlere Katastrophe. Genau, das kann man ja alles berücksichtigen. Ich möchte sehr gerne, dass Magdalena, meine Psychologin, dich jetzt berät. Denn du hast ja dein ganzes Leben jetzt schon quasi geopfert oder bist zum Opfer gefallen wegen dieser oder für diese Phobie. Es wäre ja schön, wenn du irgendwann doch auch mal ein normales Leben führen könntest. Ja, das wäre auf jeden Fall eine sehr positive Sache. Sehnst du dich denn sehr danach? Ja, ich sag mal so, man kennt ja, was heißt sehen? Sehen ist irgendwie, klar kann man jetzt einerseits sagen, ja, ich sehe mich nach einem normalen Leben, aber wenn man kein anderes Leben kennt, dann sage ich auch im Umkehrschluss, was ist das, was dich im Nachgang erwartet? Klar, du hast Angst. Du hast Angst, was da kommt, weil du damit dann konfrontiert bist. Und man kann es sich natürlich auch bequem machen in einer solchen Situation. Deswegen, wenn du einen Schritt nach draußen machen möchtest, musst du das wirklich auch wollen. Ja, muss man wollen, aber wie gesagt, wahrscheinlich ist momentan auch irgendwo noch die innere Blockade zu groß, um zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal raus und genieß mal den schönen Tag oder gut, so. Gut, nee, so einfach ist es natürlich nicht. Das geht natürlich, ich meine, wollen in dem Sinne, dass du dir Hilfe auch anbieten lassen möchtest und auch mit einem Arzt oder einem Therapeuten dann arbeitest. Ich möchte, dass meine Psychologin dich jetzt mal anruft und dir so ein paar Wege beschreibt, wo und wie du das machen könntest. Okay? Alles klar, super. Ich drücke dir Daumen, wünsche dir alles Gute, Sascha. Alles klar, danke dir. Gerne, tschüss, ciao. Ja. Sascha hatte keine gute Leitung, ne, finde ich. Ich habe mich sehr angestrengt, um ihn zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Hier ist Josef. Josef ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Josef. Schön, dass du da bist. Über was reden wir? Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Wir reden über das Dschungelcamp. Ach, guck an. Heute ist der große Tag, wo jetzt viele Leute sagen, um Gottes Willen, wir wollen diesen Driss nicht hören. Der ganze Terror geht wieder von vorne. Der ganze Terror geht wieder los. Und die andere Gruppe, die sehr, sehr, sehr groß ist, weil diese Sendung ja gigantische Einschaltquoten hat, ist schon wieder Feuer und Flamme. Du hast es heute Abend gesehen. Genau, natürlich. Also ich gucke es jetzt die letzten 2-3 Jahre verstärkt. Davor habe ich jetzt nicht so genau verfolgt, aber in den letzten 2-3 Jahren bin ich eigentlich bei jeder Folge dabei und ich gucke das wirklich gerne. Ja, ich habe heute auch fast alles gesehen. Also nicht alles, aber einen großen Teil. Wer hat dich denn heute schon beeindruckt oder irritiert oder vielleicht abgestoßen oder? Ja, also ich muss dir sagen, die Person, weshalb ich eingeschaltet habe, ist ganz klar Walter gewesen, weil Walter ist eigentlich so ein Held von mir. Ich will jetzt nicht sagen, seit meiner Jugend, weil da war er eigentlich noch nicht präsent, aber Heiß ist heiß zum Beispiel, sagt mir natürlich auch was. Ja, aber da warst du ja lange nicht geboren, glaube ich, da lief das. Ja, ich habe auch so die letzten Jahre habe ich noch mitbekommen, aber auch so ansonsten im Teleshopping habe ich ihn gerne gesehen. Wie? Muss dazu sagen, du guckst ich bin Einzelhandelskaufmann, von daher gucke ich mir natürlich gerne an, wie Leute Sachen verkaufen. Echt, du guckst Teleshopping, das ist ja lustig. Ich gucke das, habe ich noch nie gesehen. Ich bin da mal sofort weg, wenn ich da irgendwo hinzappe. Ich schalte das von Zeit zu Zeit mal gerne ein, weil ich finde es einfach mal lustig zu sehen, wie die einfach mit übertriebenen Argumenten letzten Endes versuchen, da die Kunden zu angeln. Und ich finde es teilweise erschreckend, aber an sich als Verkäufer, der ich nun mal auch bin, auch teilweise recht lustig. Okay, also dabei ist Walter, sag du mal eben den Nachnamen, er ist mir gerade entfallen. Freiwald, genau, Walter Freiwald. Den älteren Zuschauern natürlich sehr bekannt durch besagte Sendung, den jüngeren Zuschauern auch durch Teleshopping bekannt. Ja, wie fandest du den? Ich fand ihn sehr weinerlich heute, was das angeht. Also er war relativ schnell dann immer wieder am Rande der Verzweiflung. So kleine Details, wie zum Beispiel, dass man ihm seine Einlage so hinweggenommen hatte oder ähnliches. Ja. Das hat ihn ja teilweise zur Palme gebracht oder auch, dass ihn eine Qualle gestochen hatte oder ähnliches. Das fand ich teilweise schon recht erbärmlich. Aber ich glaube, er spielt damit auch so eine Rolle, die ihm doch von RTL letzten Endes vorgegeben wurde. Glaube ich nicht, der ist so. Ja, aber... Ich fand es sehr lustig, dass er am Anfang sagt, ja, ich mache hier mit, damit die Leute denken und sehen, Mensch, das ist doch ein netter Kerl. Und 3 Minuten später jammert er uns die Ohren voll, weil eine Qualle ihn so ein bisschen verbrannt hat am Arm. Ja, da war er ja komplett von der Rolle, was das angeht. Und ich fand es teilweise dann schon relativ lächerlich. Auch hinterher, als es da zum Weg zum Camp gab, letzten Endes... da war das schon teilweise recht es gab ja auch die schwere Verletzung beim Einstieg in den Hubschrauber. Ah, natürlich, genau, das wäre ja fast zusammengebrochen. Er ging zu Boden. Ja, aber wobei ich bei sowas jetzt im Endeffekt denke, dass das fast schon von RTL inszeniert sein könnte, um halt so die Quote zu fesseln. Also die haben es ja letzten Endes in jedem vorbereitet, zu jeder Werbung letzten Endes wieder gebracht, dass man doch bloß dranbleiben sollte, um zu sehen, ob der Walter auch noch am Ende von der heutigen Folge mit dabei ist. Ja, ich fände es wirklich schade, wenn er früh aussteigt, weil es große Freude macht, ihm zuzuschauen. Absolut. Ich glaube übrigens, wir werden auch sehr viel Spaß an Sarah haben. Sarah geht einem ja jetzt auch schon sehr auf die Nerven. Ja, wobei das auch letzten Endes wieder so eine typische Rolle ist, die letzten Endes seit 2-3 Jahren immer professionell besetzt wird, sage ich jetzt mal, aber absolut. Die wird uns wieder viel Freude bereiten. Die wird wieder bei jeder Dschungelprüfung Dauergast sein. Da bin ich auch schon fest von überzeugt. Bin ich auch sicher. Wen fandest du richtig nett oder sympathisch? Rebecca fand ich sehr natürlich und auch recht nett, was das angeht. Rebecca... die kannte ich vor dem Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht, was das angeht, weil ich bin jetzt nicht so der Lindenstraße-Zuschauer. Ja. Aber ich fand es eigentlich recht natürlich und... Rebecca Simonite Barum, ne, heißt sie. Oder so ähnlich. Da weißt du besser Bescheid als ich. Ja, ja, von der Zirkusdynastie kommt sie. Genau. Ja. Und der Stier, der Bursche, der Große, wie heißt er noch? Ja, der wird natürlich dafür benutzt, dass die Frauen auch wieder schön fleißig einschalten in den nächsten 2 Wochen, was das angeht. Wobei ich heute so dachte, als er da so mit nacktem Oberkörper stand, so dolle definiert ist er nicht. Ein bisschen schwabbelt der Bauch ja auch schon. Natürlich. Ja? Also gut, aber im Vergleich zu den restlichen Männern, die ja noch mit im Camp sind, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel, wie heißt der hier nochmal? Der Jörn haben wir noch nicht oben ohne gesehen. Genau, aber hier, wenn man sich jetzt mal den Rolfo oder den Walter oder alle anderen anguckt, da ist sicherlich der schon der die Frauen am meisten verstehen. Ja, natürlich, der, natürlich. Gut. Da werden die anderen drei sicherlich nicht so viel. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Rolfe auch ein Sympathieträger wird, wie er es ja ohnehin schon ist. Wenn er jetzt auch noch tapfer ist bei den Prüfungen, dann könnte er durchaus weit kommen. Ja, doch, also... würde ich generell auch so sehen, was das angeht. Aber ob er dann so tapfer ist, letzten Endes, wenn es darum dann geht, fermentierte Eier oder ähnliches zu essen, wie das in den letzten Jahren so der Fall war, dann weiß ich dann doch nicht, ob er dann letzten Endes so... Ich würde mich freuen, weil mich langweilen mittlerweile diese Prüfungen, weil es ist irgendwie immer dasselbe. Wenn denen mal was anderes einfallen... Stimme ich dir generell komplett zu, aber... man kann das Rad ja auch schlecht neu erfinden. Ja, du hast recht. Du hast natürlich völlig recht. Vielleicht noch ein Wort zur Moderation deinerseits? absolut wieder gut, aber da da führen letzten Endes auch die Moderatoren im Hintergrund wieder absolut top Arbeit aus, gerade so Michi Beißenherz oder ähnliche, genau, die man da auch schon in den letzten Jahren tolle kennt. Text. Es ist einfach wieder eine Freude, jedes Jahr zuzuschauen. Also, wir vermissen es ist so gut geschrieben wie keine andere Sendung. Da kann auch kein Big Brother oder ähnliches mithalten. Ja, das auch so auf Scorn zu nehmen, dass man da letzten Endes dieses Jahr auch wieder nur Z-Promis oder ähnliches hat, das ist kann kein anderer. Also sehr schön. Wirklich so offen damit umzugehen, dass man da nur unterschiedliche Promis dieses Jahr eingeladen hat. Wir vermissen natürlich Dirk Bach, aber dennoch macht Daniel. Also gerade Dirk Bach, fand ich, hat dieser Sendung auch nochmal ein anderes Niveau gegeben als jetzt so ein Daniel Hartwig oder ähnliches. Wobei ich auch finde, dass Daniel das sehr, sehr gut macht. Also, er macht das sicherlich sehr, sehr gut. Aber Dirk Bach, fand ich, hat dieser Sendung so den Schliff gegeben, wie sie jetzt letzten Endes hat. Gut. Das war die Einschätzung von Josef. Heißt du wirklich Josef? Ja. Kompliment. Ist ein relativ seltener Name inzwischen geworden. Inzwischen, ja. Also wenn ich heute den Namen Josef denke, denke ich, das ist entweder ein sehr alter Mann oder ein sehr junger Mann, weil das wieder in Mode kommt. Du aber bist ein sehr junger Mann. Aber es ist ein keiner letzten Endes, weil, also ich muss mal so dran denken, mir fallen sehr, sehr wenig Leute ein, die in meinem Alter noch Josef heißen. Ja. Oder schon wieder Josef heißen. Mir gefällt es sehr gut, danke für deinen Anruf und wir haben Spaß beim Gucken. Ich freue mich, mit dir gesprochen zu haben heute Abend. Dankeschön, Josef. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ich bin ja ein großer Fan von diesen sehr alten deutschen Namen. Wie Hermann, Herbert, Paul, Josef, Emilia und sowas und so weiter. Emma finde ich toll. Finde ich sehr schön. Wenn ich Kinder hätte, dann würden die alle so heißen. Hier ist Aisha. Stimmt das? Aisha? Hallo? Ja, hallo. Ja, heißt du Aisha? Asia, entschuldige. Asia, 36 Jahre. Genau. Asia. Ja. Schön, dass du da bist, freue mich. Ja, ich auch. Aber du hast einen schweren Atmer, das heißt, es geht um was Ernstes. Genau. Um was geht's? Erstmal Luft holen, genau. Und zwar, ich habe einen Freund, mit dem bin ich jetzt 3 Jahre zusammen. Mhm. Und er tut mir überhaupt nicht gut. Mhm. Und ich möchte ganz weit weg von ihm, am besten, am liebsten, aber ich schaffe es nicht ganz von ihm wegzukommen. Bist du türkisch-stämmig? Ja. Ja. Und dein Freund ist auch türkisch-stämmig? Genau. Aber ihr lebt beide schon lange in Deutschland, oder seid hier geboren? Wir sind beide hier geboren, ja. Ihr seid 3 Jahre zusammen und er tut dir gar nicht gut. Nein. Warum? Was ist da los? Was ist da los? Also, einem dieses psychische, er macht mich psychisch sehr fertig. Was macht er denn genau? Ja, der setzt mich sehr unter Druck, ist sehr eifersüchtig, kommunizieren kann ich gar nicht mit ihm. Beschreib doch mal so ein paar Verhaltensweisen, wo sich seine Eifersucht ja, zeigt. Ja, zum Beispiel, ganz einfach, man geht raus. Letztens war ich beim Arzt, im Wartezimmer haben wir gesessen. Kam ein junger Mann rein, guckt mich an, ich guck ihn an, hab guten Tag gesagt, wie das so ist. Mhm. Und später dann zu Hause, dann flippt er da aus, kann's nicht machen, wirkt mich. Wirkt dich? Ja. Weil du den jungen Mann einfach nur gegrüßt hast? Ja, genau. Du hast nichts weiter mit dem geredet oder geflirtet? Nein, der ist reingekommen, ich hab da angeguckt, hab gleich wird ja auch guten Tag, weil er halt in den Runden guten Tag gesagt hat. Mhm. Ich hab dann halt das so zurückgesagt und ja. Ich habe es da schon gesehen, wie der da schon mich angeguckt hat. Da habe ich schon Panik gekriegt. Um es nochmal klar zu machen, dieser junge Mann kommt in ein vollbesetztes Wartezimmer, sagt in die Runde guten Tag. Ja, ja, und du sitzt dazwischen und sagst, wie alle anderen, sagst auch guten Tag. Ja. Und da flippt dein Freund schon noch aus und wirklich. Ja. Also, hör mal, hat der sie noch alle? Nein, hat es nicht mehr. Erzähl mal weitere Beispiele. Ja. Also es sind so viele, so, was soll ich dann noch erzählen? Was war denn das Schlimmste für dich bisher? Das Schlimmste, ja, dass ein Freund von ihm angeblich ihm gesagt hätte, ich hätte mich mit einem anderen jungen Mann gesehen, obwohl das stimmt überhaupt nicht. Und da hat er mich so zusammengeprügelt, dass ich ins Krankenhaus musste. Obwohl es keine Beweise gab, nur diese eine Aussage von dem... Genau. Du musstest ins Krankenhaus. Wie schwer warst du verletzt? Was war verletzt? Ich hatte halt eine leichte Gehirnerschütterung. Was hast du im Krankenhaus gesagt? Ja, ich habe gesagt, dass ich Stress mit meinem Freund hatte und ja, dann wollten die eine Anzeige bzw. halt das aufnehmen. Ich habe das verweigert, weil ich Angst habe von ihm wieder, dass er dann mehr kommt. Ja. Wie oft ist er denn schon handgreiflich geworden gegen dich? Ja, oft, aber der achtet schon so, dass er mich halt da nicht so grün blau schlägt, ne? Na gut, aber... Das halt oft dieses eine Mal, ja. Gut, aber er schlägt dich. Aber er schlägt, ja. Er schlägt, ja. Darfst du denn... Wohnt ihr auch zusammen? Nein, er wohnt in der Nachbarstadt, das ist nicht sehr weit weg. Er hat auch Auto, er kann auch um zu mir. Und ich habe halt eigene Wohnung, ich wohne alleine. Aber der muss ja ständig misstrauisch sein, was du in deiner eigenen Wohnung machst. Ja, der ist ja auch ständig hier eigentlich. Bist du berufstätig auch? Ja. Wie geht er damit um, dass du da dein eigenes Leben hast? Das ist auch sehr schwierig. Also ich habe jetzt seit kurzem wieder eine Arbeit. Die andere Arbeit habe ich auch wegen ihm aufhören müssen, weil ich da will ich nicht mehr, also nicht mehr imstande war, da überhaupt noch zu arbeiten. Was hast du da gearbeitet? Ich habe beim Rechtsanwalt gearbeitet, als Fachangestellte, und dann ging das gar nicht mehr. Also ein ganz normaler Beruf, du hast jetzt nicht in der Kneipe gearbeitet, wo ständig Nein. Ganz normaler Beruf. Das ging dann halt gar nicht mehr, weil die Arbeit, also meine Chefs, die haben das ja auch gesehen, dass irgendwas nicht stimmt, wenn ich dann so schon bei manchen kleinen Sachen immer sehr nah am Wasser gebaut bin, weil mir das immer wieder hochkommt. Ja, ich verstehe, du bist dann sehr mit den Nerven runter und hast oft geweint. Ja, genau. Wie ist das denn, hast du Freundinnen, gute Freundinnen? Ja, aber... Darfst du die besuchen oder mit denen mal ausgehen? Selten. Darfst du alleine ausgehen? Ja, kommt drauf an, wohin, aber jetzt so ausgehen nicht, aber so zum Einkaufen mal schnell oder sowas. Okay, aber dürftest du mit einer Freundin zum Beispiel mal samstags in eine Bar oder in eine Disco gehen? Auf keinen Fall. Ja. Er nimmt sich das Recht aber sicher aus mit seinen Kumpels alleine. Ja, genau. Und wenn er dann hier ist, wenn ich dann ihm bitte zu gehen, bevor irgendwas eskaliert, da geht dann nicht. Du hast richtig Angst vor dem, ne? Ja. Was ist denn Gutes noch oder Schönes in dieser Beziehung? Eigentlich nicht mehr, ich weiß nicht. Es sind vielleicht so manche Augenblicke, wo er mich dann im Arm hält oder so, wenn wir zusammen einschlafen, aber. Aber das ist reichlich wenig. Das war's aber auch. 3 Jahre machst du das schon mit. Das war ja nicht am Anfang so. Das sind jetzt so die letzten 1,5 Jahre. Naja gut, 1,5 Jahre ist auch schon schlimm. Ja, so, anfangs war der nicht so. Jetzt die große Frage. Ganz große Frage. Warum bist du nicht schon weg von dem? Weiß ich nicht. Ich traue mich einfach nicht. Ich bin da so... Was glaubst du? Vor was hast du Angst, wenn du ihm sagen würdest, pass mal auf, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, lass uns trennen. Was passiert dann? Boah. Ja, dann, ich sag ihm das auch schon so oft, aber dann flippt er auch wieder immer aus, dann gibt's halt immer Streit und Schlägerei und... Aber so kann es ja nicht weitergehen. Du bist ja eine junge Frau, du kannst dann die nächsten Jahre deines Lebens ja nicht so verbringen. Was will er denn? Will er dich irgendwann heiraten? Ja, aber dann... Wenn ich gut bin, so in seinen Augen, so, ne, dann will er das. Und wenn er da halt so sauer ist, dann wieder nicht. Aber das ist mir auch egal, was er will da. Glaubst du? Ich will auf gar keinen Fall. Ja, glaubst du, dass er dir treu ist? Ich denke ja, bis jetzt ja. Aber das ist jetzt nicht. Aber das weiß man natürlich nicht. Weil ja, nee, 100% nicht, aber so vom Gefühl her denke ich schon. Also, es kann so nicht weitergehen, Asia. Es kann so nicht weitergehen. Du verschwendest deine Zeit, deine Lebenszeit mit diesem Mann. So hart das auch klingt. Und diese Lebenszeit ist verschwunden, die ist weg, die kommt nie wieder. Auch wenn du Angst vor dem hast, musst du dennoch, darfst du dich von dieser Angst nicht einschüchtern lassen. Ich vermute ja, dass du dich jetzt schon ganz, ganz klein und verletzt ihm gegenüber fühlst. Ja. Und dieser Mann nimmt ja überhaupt, ja, der hat ja gar keinen Respekt vor dir. Das ist wahrscheinlich so ein Mann, der sehr viel von Ehre und Respekt redet und seine Frau so miese behandelt. Ja, ja. Genau. Ich rate dir dringend, dich zu trennen. Ich habe es auch schon ein paar Mal versucht. Ein paar Mal habe ich es auch geschafft, aber das sind dann halt. Und ich rate dir weiter. Nicht lange Zeiten. Ja. Weil dann kommt er und schwört mir alles und erzählt mir das alles. Wie er sich ändern möchte und dass ihm das auch alles leid tut. Okay, aber dann musst du. Dann lenke ich wieder ein. Nee, dann darfst du nicht mehr einlenken. Wenn man anderthalb Jahre das mitbekommen hat, wenn man geschlagen worden ist, wenn man Angst hat, wenn man kein freies Leben mehr hat, dann ist Schluss. Dann ändert er sich auch nicht mehr. Dann hätte der sich schon längst ändern können. Ich wollte gerade sagen, ich rate dir dringend, dich zu trennen, und ich rate dir dringend auch, dir Beratungshilfe zu suchen. Vielleicht auch bei Beratungsstellen, die sich auch mit anderen Kulturen auskennen, die können sich da besser reindenken. Mhm. Die gibt's ja mittlerweile überall. Ja, das hat mir meine Freundin auch vorgeschlagen. Ja. Weißt du was? Wir rufen dich jetzt nochmal an und dann kriegst du von uns noch ein paar gute Adressen an die Hand, wo du dich hinwenden kannst, wenn du Hilfe brauchst. Mhm. Und da musst du aber den Schritt dann auch machen. Und vielleicht unter Anleitung. Und wenn du erstmal eine Weile in ein Frauenhaus gehst, damit der keinen Zugriff auf dich hat. Ich weiß, das ist alles krass, aber du musst halt einen Weg finden, da rauszukommen. Mhm. Es wird nicht besser, es wird letztendlich immer schlimmer. Und irgendwann verletzt er dich so, dass du wirklich eine schwere Verletzung unter Umständen hast. Mhm. Stimmt. Ja. Der Einzige, wo ich auch noch mit dir darüber reden kann, ist das aber auch erst seit Neuem. Ich habe meiner Mutter alles so erzählt. Und was sagt die? Sie ist aber auch, sie hat auch erstmal geweint, weil sie das jetzt so fast nicht so fassen konnte. Also sie hat schon immer Verdacht gehabt, dass da irgendwas nicht läuft. Sie hat mich ja auch immer gefragt und ermutigt sie dich denn jetzt auch zu gehen? Ja. Sehr gut. Dann hast du da auch schon mal einen Rückhalt, Fall, ja. Sie ist auch die, sie war auch, deswegen ist sie jetzt auch weg, weil vor 2 Tagen habe ich wieder gemerkt, es passiert gleich wieder was. Hab das Handy genommen, hab sie angerufen, ob sie nicht kommen könnte, dann ist sie direkt zu mir gefahren. Mhm, sehr gut. Hat den rausgeschmissen. Ah, ja. Und weil alleine komme ich nicht gegen ihn an. Ich freue mich gar nicht mehr zu sagen, die bitte. Mhm. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, wir rufen dich zurück und du kriegst die entsprechenden Adressen an die Hand und dann wünsche ich gutes Gelingen und ziehst durch. Viel Glück. Dankeschön, Domian. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Ja, wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.33 Uhr und ich möchte euch unser Thema für nächste Woche vorstellen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heißt unser Thema, ich kenne kein Tabu. Ich möchte gerne nächste Woche mit Leuten sprechen, die eben sexuell, im politischen, im religiösen und im alltäglichen Umgang mit Menschen völlig oder fast tabulos sind und Dinge tun, die meisten anderen befremden oder schockieren. Das ist ja eine Seite. Und dann möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die ganz starke Tabus haben. Und dann frage ich euch, was ist für euch absolut Tabu? Ist es Sex vor der Ehe? Ist es Tabu, zum Beispiel eine Religion per Satire zu beleidigen? Das ist ja aktuell im Moment. Was ist für euch absolut Tabu? Das ist die eine Frage. Die andere Frage, ich möchte mit Leuten sprechen, die sagen, wir haben überhaupt keine Tabus. Alles, was so als Tabu dargestellt wird, interessiert uns nicht. Wir machen unser Ding im Sexuellen, im Politischen, im Religiösen. Sinne. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder gerne nächste Woche Mittwoch vor der Sendung anrufen, während der Sendung. Ich kenne kein Tabu. Das Thema nächste Woche Mittwoch. So, Freitag, freie Themennacht. Und hier ist die Helga und die Helga ist 61. Guten Morgen, Helga. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Helga. Ich freue mich, dass du da bist. Über welches Thema reden wir beide? Über eine Ehe mit einem schwulen Mann, der es einfach nicht zugibt. Wie lange bist du denn mit diesem Mann schon verheiratet? Ich bin mittlerweile geschieden. Ach, und wie lange warst du mit ihm zusammen? Von 1983 bis 2007. Lange Zeit. Sehr lange Zeit, ja. Und wie lange seid ihr jetzt geschieden? Wie viele Jahre schon? 2012. Ja. Woher weißt du, dass er schwul ist? Hat er es dir gesagt? Nein, er hat es immer abgestritten. Wie hast du es gemerkt, dass er schwul ist? Aber das ganze Verhalten und vor allen Dingen, wir haben uns 83 kennengelernt, sind 1990 zusammengezogen, ja, haben 1996 geheiratet und ab der Hochzeit gab es keinen Sex mehr. Oh. Wobei, Ende, Gelände. Aber vorher schon? Vorher schon. Und dann lief das auch gut? Ja. Ja, dann kann er so ganz schwul nicht sein. Dann ist er bi. Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er ein Alibi war. Warum glaubst du das? Erklär mir das mal. Ja, ich weiß es nicht. Das kommt so aus dem Bauch raus. Weil wir natürlich andere dann gesagt haben, ja, wir haben das gewusst, dass der schwul ist und wir haben dich darauf hingewiesen und ich habe immer gesagt, ach, ihr seid doch bekloppt, ne? Was wollt ihr eigentlich? Und gut, aber du musst ja persönlich, irgendwelche Beobachtungen oder Indizien gesammelt haben, aus denen du das schließen kannst. Ja, ich war mal mit ihm im Club Number One. Das ist ein Schwulenclub in Essen. Mhm. Da wollte er eigentlich nicht rein und dann habe ich gesagt, ja, dann gehe ich alleine rein, weil ich gerne tanze. Warum wolltest du denn im Schwulenclub tanzen? Ja, die haben da so eine schöne Tanzfläche. Ach so. Dann kann man auch als Frau allein auf die Tanzfläche gehen, ohne dass man natürlich die so Schwulen angemacht wird. Genau, ne? Die Schwulen gehen sehr respektvoll mit Frauen um. Richtig. In der Regel, nicht immer, aber in der Regel. In der Regel schon, ja. Und mein Mann stand an der Bar und hat sich was getrunken und ich habe die Schuhe ausgezogen auf der Tanzfläche, weil sie mir zu eng wurden. Und dadurch hat er meine Schuhe nicht gehört. Ich habe immer ganz hohe Schuhe getragen. Ja. Und stelle mich so neben ihn und beobachte ihn und sehe genau, wie er auf der anderen Seite mit dem anderen Mann am Liebäugeln war und die ihn alle kannten. Och. Und dann sind alle Alarmglocken angegangen. Da habe ich gedacht, was geht denn jetzt ab, ne? Wie, die kannten ihn? Bist du sicher? Ja. Hast dann habe ich ihn gefragt, wieso kennt dich hier jeder? Und er sagte, ja, mein Nachbar, der war mal schwul. Und den habe ich dann immer beraten. Mhm. So, dann hast du ihn konkret angesprochen und er hat immer geleugnet. Immer, bis zum Schluss, immer wieder. Wie lebt er denn jetzt, wo ihr denn nun getrennt seid? Weißt du das? Ja, ich bin jetzt ziemlich weit weggezogen. Und es gibt keine Bekannten mehr, die dir noch irgendwie Infos stecken? Nee, will ich auch nicht mehr. Ich habe gesagt, ich will das nicht mehr wissen. Aber warum treibt dich dieses Thema dann doch noch so rum, dass du mich anrufst? Weil ich ihm eigentlich, ich kann da nicht richtig mit umgehen, weil er nicht gesagt hat, so. Mhm. Er hat ja 11 Jahre mit mir nicht geschlafen, er hat sich verweigert. Natürlich. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe so viel Stress die ersten Jahre und so, ne? Ja, ja. Und er hätte sollen offen mit mir darüber sprechen, weil ich bin absolut ja nicht sein Feind, ich bin ja seine Frau. Ja, absolut. Und es ist ja auch, wenn das wirklich so ist, ist das ja auch ein großer Betrug, den er dir angetan hat. Richtig. Wer hat sich dann von wem getrennt? Und ich habe mich von ihm getrennt. Mhm. Was auch noch sehr interessant war, als ich mich getrennt habe, war ich bei einer Rechtsanwältin, die ist lesbisch und verheiratet auch mit einer Frau. Mhm. Und als die meinen Mann gesehen hat, hat die mir ganz offen gesagt, ich kenne deinen Mann aus dem schwulen Bereich. Da hat die mir noch gesagt, der ist auch schwul. Wie alt ist er heute? Du bist 61? Er ist 3 Jahre jünger wie ich. Drei Jahre jünger als du. Ist geboren. Mhm. Er kommt aber aus einer Familie, wo die Eltern gesagt haben, also Schwule, Lesben und sowas, dafür ist eine Gaskammer da, Tür auf und rein damit. Kommt er aus der Familie oder diese Frau? Nee, er. Er. Mhm. Er. Gut, dann kann man ja verstehen, dass er gerade aus der Generation kommend da auch gehemmter war. Das war da in der Zeit ja noch ein bisschen schwerer, du erinnerst dich. Ja, klar, da ja, klar. Frei, da stand man ja teilweise halb noch mit dem Fuß im Gefängnis. So ja. lange war der Paragraph 175 dann noch gar nicht gefallen. Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, war diese Ungewissheit letztendlich auch der Grund, dass du nicht mehr mit ihm zusammen sein wolltest? Für mich war der Grund, dass er 11 Jahre mit mir nicht geschlafen hat. Das ist wirklich eine... Das hat mich krank gemacht. Also abends neben einem Mann liegen, den man liebt, den man begehrt, und wenn man dann um Liebe betteln muss, das konnte ich nicht. Hat er denn das jemals versucht, dir zu erklären, warum er nicht mit dir schläft? Nein, hat er nicht versucht. Aber ich habe immer wieder gefragt, ja? Warum, wieso, weshalb. Er hat gesagt, ich habe im Moment Probleme und ich kann jetzt im Moment mit dir nicht schlafen. Also er hat sich im Klartext rausgeredet, weil er kann ja nicht immer Probleme haben. Ich habe ihm auf den Kopf zugesagt, du kannst mir erzählen, was du willst, bist schwul. Und wenn du schwul bist, dann hast du die Pflicht, mit mir darüber zu sprechen, dass wir das klären. So geht's nicht. So sehe ich es auch. Glaubst du denn, dass er heimlich neben eurer Ehe Männerbeziehungen oder Kontakte hatte? Ja, glaube ich fest dran. Ja. Ich kann gut verstehen, dass, obwohl du jetzt mit der Sache eigentlich abgeschlossen hast und der Mann nicht mehr in deinem Leben ist, dass dir die Sache sehr nachgeht und du letztendlich nicht abgeschlossen hast damit. Weil ich habe auch noch keinen Freund gehabt in der ganzen Zeit, wo ich jetzt von ihm überhaupt weg bin. Mhm. Wie hast du das denn in all der Zeit ausgehalten, dass du keinen Sex haben konntest mit deinem... Krank geworden. Ich habe 2 Herzinfarkte gehabt. Mhm. Einen Bandscheibenvorfall nach dem anderen. Hab sehr, sehr viel an Gewicht verloren. Ja. Der Körper rebelliert, ist ja klar. Aber warum? Du wirkst ja eigentlich für mich so als eine recht resolute Frau. Warum hast du es überhaupt so lange dann mit dem ausgehalten? Ja, das frage ich mich fast täglich. Mhm. Heute macht man sich den Vorwurf, ich hätte eher gehen können. Ich wollte vielleicht nicht versagen. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man... Nicht einfach so aufgeben, weil ich war ja schon mal geschieden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du lange darüber nachgedacht hast, liegt's an mir, also an Helga? Ne? Auch, natürlich. Bin ich schuld daran, dass er mich nicht will? Sehe ich nicht schön aus? Verhalte ich mich falsch? Oder all solche Fragen stellt man sich da ja. Ja, als wir uns kennengelernt haben, da hatte ich 40 Kilo. Mhm. Und ich bin nur 1,50 groß. Mhm. Und das war eigentlich schon Untergewicht. Mhm. Und da hat mir mal eine Freundin gesagt, und deshalb hat er dich auch ausgesucht, weil du so eine knabenhafte Figur hattest. Ja. Aber wenn du dich zurückerinnerst... Und nachher bin ich ein bisschen kräftiger geworden mit der Zeit. Ja. Kommst in die Wechseljahre und ja, so, dann klar, bist du halt ein bisschen kräftiger. Mhm. Wenn du und dich jetzt bin ich wieder runter auf 40 Kilo. Mhm. Und jetzt kriege ich vor mir selber Angst, weil ich mir denke, ich will vielleicht jetzt wieder so im Gewicht sein, wie ich damals war. Ne? Mhm. Es gibt mir dazu denken. Wie oft denkst du an diese Zeit? Oh, ich brauche nur eine Schallplatte im Fernsehen zu hören oder im Radio und da weiß ich genau, da haben wir das gemacht, da haben wir dieses gemacht, da waren wir hier, da waren wir da. Mhm. Aber immer ist diese Erinnerung ist immer getrübt, liegen immer Schatten drüber. Ja. Ja. Wenn du dich zurückerinnerst an die Zeit, als ihr noch miteinander geschlafen habt, gerade auch mit dem jetzigen Wissen oder mit deiner Vermutung, wie hat der sich denn im Bett benommen dir gegenüber? War der wirklich richtig mit Lust dabei? Ja. Das schon? Mhm. Das schon, ja. Mhm. War ein zärtlicher Mann. Ja. Und was mich an ihm immer sehr gefesselt hat, man konnte auch über Frauenprobleme mit ihm reden, wenn man mal Menstruationsprobleme so hatte. Mhm. Der hat einen immer gut verstanden. Mhm. Das hat mich auch so gefesselt, weil andere klar. Männer wollen ja da eigentlich nichts von hören. Ne? Ja. Die sagen ja dann, lass mich bloß mit sowas in Ruhe. Ne? Letztendlich glaubst du, dass er dich benutzt hat als Alibi-Frau? Ja, weil er ist auf der Bank, in der arbeitet in der Organisation. Mhm. Er hat doch da einiges zu sagen. Und dann ist man verheiratet? Das sieht gut aus auf der Bank, ne? Ja, sieht gut aus. Bei den Verwandten sieht es auch gut aus, wenn man eine Frau hat. Ja. Als ich 2007 meinen Mann verlassen habe, im Oktober, da ist im Dezember sein Vater gestorben. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich soll zur Beerdigung kommen, Aber seine Mutter darf nicht wissen, dass wir getrennt sind. Da musste ich das Auto verstecken. Und das hast du dann nochmal für ihn gemacht? Ja. Mhm. Und als dann die ganzen Verwandten aus Vechta gekommen sind, das war wohl ein ganzer Bus voll, weil der Vater sehr viele Brüder und Schwestern hatte, waren wohl 10 oder 15 Kinder zu Hause, sowas. Da hat er, die kannten mich noch nicht, da hat er mich vorgestellt und meinte, wir würden sie im Sommer besuchen kommen. Da war ich wie geblättet. Wahnsinn. Da sieht man mal, unter welchem Druck und unter welchem Diktat, gesellschaftlichem Zwang der gestanden hat. Und ich habe mich über mich geärgert. Ich bin sogar noch mitgegangen, Kaffee trinken mit den ganzen Familien und habe nichts gesagt. Da habe ich mich näher selbst noch drüber geärgert. Ja, finde ich auch. Weil ich mir gedacht habe, jetzt hast du geschauspielert wieder das, was er wollte. Ne? Ich finde, Helge, du musst, wenn dich das so umtreibt, was man auch verstehen kann, musst du dir, ich glaube, du schaffst es nicht alleine, musst du dir für eine gewisse Zeit eine professionelle Unterstützung holen. Mir jetzt mein Arzt hier beraten. Ja, musst du machen, finde ich auch. Ja. Ich würde dich gerne jetzt noch beraten lassen von meiner Psychologin, was du genau machen könntest konkret. Ja, sollen wir es so machen? Ja. Dann ruft die Magdalena dich gleich an, damit du das endlich mal loslassen kannst. Das muss das Ziel sein. Ja. Denn so hat dich die Vergangenheit immer noch im Griff und das darf nicht sein. Und sie bremst dich in deinem jetzigen Leben. Mhm. So, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Jo. Viel Glück und alles Gute. Jo, dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 1.45 Uhr. Ach, was rede ich? 1.46 Uhr. Hier ist Dörte. 70. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Dörte. Vielen Dank für den Rückruf. Ich freue mich, dass du dich hier bei uns gemeldet hast. Ja. Um was geht es denn? Also, ich würde versuchen, irgendwie mal kurz zu fassen, obwohl es ziemlich komplex ist. Also, ich habe eine 3 Jahre jüngere Schwester. Wir haben sehr viel zwangsläufig auch miteinander erlebt. Wir sind aus der DDR, wir haben uns auch geflohen zusammen mit Mutter und so weiter und so fort. Und also sie ist, schreibt sie vielleicht erstmal kurz, eine der reichsten Frauen Deutschlands. Hat inzwischen ihre Firma, weil ihr Mann verstorben ist, verkauft und lebt jetzt auf dem Firmengelände. Aber das ist eingezäunt wie ein Strafgefängnis. Dreierlei Zaun, Stacheldraht, Überwachungskameras. Oh. Und warum ist dieses Firmengelände denn so eingezäunt? Ja, nicht das Firmengelände, also das Firmengelände ist auch eingezäunt, weil die zum Teil für die Bundeswehr gearbeitet haben. Und dann gab es eben einen Teil Privatgrundstück, was es jetzt auch immer noch gibt. Da lebt sie wohl auch überwiegend. Und das ist jetzt also nun doppelt und dreifach gesichert. Achso, also es ist gesichert wirklich wie... Also man kommt da überhaupt nicht ran und rein und alles nicht. Ja. Eine der reichsten Frauen Deutschlands, weißt du? Durch die Heirat? Durch die Heirat, ja. Und ihr von zu Hause aus seid eben, wie du es gerade erzählt hast, ganz normale ganz Leute? Ganz normal. Also mein Vater war Bankdirektor. Na ja, gut, das ist ja auch schon was. Ist vielleicht eben schon ein bisschen upper class, aber sagen wir mal, ich habe mich eben mal sehr normal gesehen. Du hast und, keinen Kontakt zu dieser Schwester mehr. Ja, und das mein großes Problem ist, dass meine Mutter ist 1996 gestorben, hat vorher 2 Jahre bei mir in Berlin, also ich lebe in Berlin, gelebt. Ja. Weil sie vermeintlich nicht allein mir klarkam, was aber nicht stimmt. Also meine Mutter war eigentlich total fit, aber es ist okay, ich habe das übernommen, ich habe das auch geleistet, ich hatte damals auch eine große Wohnung. Gut, sie hat in dieser Zeit meine Mutter nicht ein einziges Mal angerufen oder besucht oder irgendwas gemacht, gar nicht. Durch was ist das denn gekommen, dass ihr, also du und deine Schwester und offensichtlich die Schwester und die Mutter auch, warum seid ihr entzweit? Ja, das ist der Punkt. Ich weiß es nicht. Also ich habe seit nach dem Tod meiner Mutter, also es ist bestimmt nicht übertrieben, ihr 50 Briefe geschrieben. Also ich habe selber einen persönlichen Absturz gehabt, war sehr lange in einer psychosomatischen Klinik. Ja. Also vielleicht noch zu mir. Also ich bin viele Jahre freischaffender Architekt gewesen, im großen Büro. Ich habe Krankenhausbau gemacht und habe, das letzte Projekt war ein Projekt in der ehemaligen DDR und die haben mich regelrecht versucht, also zu leimen, zu betrügen und ich habe einen Prozess führen müssen, der über 10 Jahre gelaufen ist. Oh, das geht an die Nerven. Und ich bin da auch fast dran kaputt gegangen. Mhm. Zum Glück habe ich das Ding gewonnen zu fast 95%. Mhm. Mhm. Aber es hat also es hat mich sehr viel an Substanz gekostet. Mhm. Ja. Wir kommen mal zurück zu der Frage, warum ihr entzweit seid. Ja, sie hat einen Sohn, also ich habe auch einen Sohn. Und ihr Mann ist sehr früh gestorben und sie musste dann mehr oder weniger diese Firma übernehmen, ist ein privates Unternehmen. Inzwischen, wie gesagt, ist es verkauft. Mhm. Und sie hatte eigentlich nur eine Ausbildung als Dolmetscherin. Und ich habe dann, ich bin wirklich von Berlin dann immer nach Westdeutschland und hin und her und habe versucht, sie stark zu machen, sich einen ordentlichen Geschäftsführer einstellt und so weiter. Und okay, so fort. Da gab es dann noch ein gutes Einvernehmen. Da gab es das noch. Mhm. So. Mhm. Und dann passierte Folgendes, dass der Sohn in die Szene geraten ist und heroinabhängig war. Mhm. Und zwar ganz extrem. Mhm. Mhm. Ich vermute mal dadurch, weil er mit 7 Jahren nach Amerika ins Internat verfrachtet worden ist und das eigentlich nicht verkraftet hat, damit irgendwie umzugehen. Ja. Okay, dann hat die Schwester also die große Firma an der Hand und das Problem mit dem Sohn. Ja. Ja. Und dann wird dieser Sohn abgeschoben in die Schweiz, weil er für diese Stadt, die nicht so sehr groß ist in Westdeutschland, untragbar war. Mhm. Und ist dort dann in Zürich aufgefunden worden als hilflose Person. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mich dann um ihn gekümmert. Da war er bereits volljährig. Er war dann lange in der Schweiz im Krankenhaus. Dieses wiederum muss doch gut gewesen sein für eure Beziehung. Du hast dich um ihren Sohn gekümmert. Ja, das wollte sie aber nicht. Das wollte sie nicht. Nee. Und das war der Grund, weswegen dann Schluss war? Und dann war es so, dass wir mitgekriegt haben, ich bin ja eigentlich drauf gekommen, dass sie ihn zwangseinweisen lassen wollte. Also sie ist da irgendwo völlig hilflos und ist auch gar keine Empathie für irgendeinen Menschen, warum der jetzt so geworden ist. Ja? Vielleicht war ihr das als die große reiche Frau von Welt peinlich, dass sie so einen Sohn hatte, der so missraten war. Also mit Sicherheit. Ja. Und sie hat es dir übel genommen, dass du dich für den Jungen eingesetzt hast. Richtig. Und das ist der Grund, weswegen er bis heute nicht redet. Ja. Ist das absurd. Und das Verrückte war eben dann, dass ich mit ihm geredet habe. Ne? Also wir haben das ganz kurz mitgekriegt, bevor das eigentlich passieren sollte. Also er sollte, damals ging das noch, entmündigt werden und irgendwie so zwangseingewiesen werden in unsere Anstalt. Und dann bin ich dahin und dann hab mir eine Taxi geholt, laufender Motor, sind wir eben dann deutsche Grenze und weiß der Kuckuck war dann nach Berlin. Und er hatte mich eben gebeten, ob er bei mir leben kann. Mhm. Dem habe ich zugestimmt unter der Maßgabe, dass das Heroin wegkommt. Mhm. Und das hat er auch gemacht. Also ich bin da ganz stolz drauf. Ja. Also es hat zwar eine Weile gedauert, aber ich gehe jede Woche beim Arzt gewesen. Ich habe immer die Kontrollberichte bekommen. Ja. Was er zwar allerdings gemacht hat, er hat Haschisch geraucht, auch nicht so ganz ungefährlich, gerade nachts. Ne? Ich bin so oft aufgestanden, geguckt, brennt. Wie lange hat er bei dir gelebt? Fast 3 Jahre. Und lebt der Mann heute immer noch? Der Mann lebt heute noch, ist inzwischen nach wie vor heroinfrei und hat inzwischen auch eine tolle Partnerin gefunden. Und hast du mit ihm immer noch Kontakt? Ja. Ja. Als die Mutter gestorben ist, hat sie sich auch nicht gerührt. Also wie die Mutter gestorben ist, hat sie im Grunde genommen, sie hat 2 Lager gebildet an dem Grab. Ich habe in der Kirche selber geredet, weil mir der Pastor nicht gefallen hat. Mhm. Und dann wir sind dann alle da rausgekommen und dann hat sie 2 Lager gebildet und ich hatte, wie das so üblich ist, dann eben auch arrangiert, dass man sich so trifft danach zu einem Kaffee und ein bisschen Abendessen und so, ja. Und dann hat sie damals, gehört ihr die Firma noch, mir dann kurzerhand erklärt, also ihre sämtlichen Firmenleute, es waren bestimmt 12 Stück, die meine Mutter ja auch alle kannten. Und sie würden dann nicht mit hingehen. Mhm. So. Der Vater ist schon länger tot? Ja, der Vater ist 3 Jahre vorher gestorben. Mhm. Und das ist die Tragik deines Lebens, könnte ich mir vorstellen. Ja. Dass das so entzweit ist, wegen nicht mal wegen einer Lappalie, sondern wegen eigentlich einer guten Sache. Du hast dich um einen Menschen gekümmert. Richtig. So sieht's der Sohn wahrscheinlich auch. Also da bin ich ziemlich sicher, weil die mir da im Krankenhaus, also ich habe mit denen da nachträglich, also ich habe den ja mehr oder weniger entführt, obwohl er volljährig war. Mhm. Aber ich habe mit denen nachträglich nochmal telefoniert und die haben mir gesagt, also sie hätten nicht geglaubt, dass er es überhaupt überlebt. Mhm. Hat er denn mittlerweile Kontakt zur Mutter? Fast nicht. Mhm. Du hast gerade gesagt, du hättest ihr 50 Briefe geschrieben. Ja. Und sie hat nicht darauf geantwortet. Nein. Dann kannst du nichts machen, Dörte. Du kannst überhaupt nichts machen, so bitter das klingt. Sie muss initiativ sein. Ich würde, schreib um Gottes Willen nicht nochmal einen Brief. Ja, das ist so der Punkt, ne? Also ich bin so gerade, wenn es so in diese Tage geht, so Geburtstag und Weihnachten und Silvester und weiß der Kuckuck, ja, ich lebe nun auch alleine. Mein Sohn lebt inzwischen auch mit einer Frau zusammen. Und wir sehen uns eigentlich relativ selten, weil das von seiner Seite beruflich nicht so gut geht. Das tut einem dann an solchen Tagen natürlich besonders weh. Das ist ganz schlimm. Das glaube ich. Aber ich glaube, so wie du den Fall jetzt geschildert hast, hast du alles gemacht, was man machen kann. Das Klügste ist, nichts mehr zu tun. In der Hoffnung, dass sie irgendwann zur Besinnung kommt und doch den Schritt auf dich zumacht. Ansonsten musst du es aushalten, glaube ich. Wovor ich Angst habe? Ich habe Angst davor, mal an einem Grab zu stehen, wenn ich, also sagen wir mal, vielleicht länger lebe und dann zu begreifen, dass man nun gar nicht mehr miteinander reden kann. Ja, aber du würdest an einem Grab stehen und das Gefühl haben, ich habe alles gemacht, was möglich ist. Und das hast du gemacht. Bist du jetzt wirklich der Meinung, dass ich alles gemacht habe? Soweit ich das jetzt einschätzen kann, was du erzählt hast, ja. Das ist eine große Geschichte, die du mir da erzählst, Dörte. Ich möchte, dass wir die im Hintergrund noch ein bisschen fortsetzen, wo wir auch ein bisschen mehr Zeit haben, um das wirklich so ganz definitiv zu sagen, was ich gerade gesagt habe. Dürfen wir dich gleich nochmal anrufen? Ja, gerne. Das machen wir sehr gerne. Dann legst du auf und wartest auf den Anruf. Ja, danke dir. Alles Gute. Mhm. Tschüss. Tschüss. Hier ist Stefanie. Stefanie ist 30. Guten Morgen, Stefanie. Hallo, Domian. Hallo, Stefanie. Und was geht's denn bei dir? Ja, es geht eigentlich darum, dass mein Partner und ich großen Kinderwunsch haben. Mhm. Also seit 2 Jahren jetzt. Also wir sind auch erst knapp 2,5 Jahre zusammen, aber seit 2 Jahren wünschen wir uns nichts mehr als ein Baby. Und es hat dann irgendwie nicht geklappt. Und dann haben wir uns untersuchen lassen nach einem halben Jahr oder so. Ja. Und es kam eigentlich dabei raus, dass bei mir eigentlich alles okay ist. Und bei ihm kam halt raus, dass er halt ein stark eingeschränktes Spermiogramm halt hat, warum auch immer, weiß man nicht. Haben alles untersuchen lassen. Ja, und es hieß eigentlich, dass wir nur ein Baby bekommen können mit einer künstlichen Befruchtung. Mhm. Da wir aber jetzt verheiratet sein müssen, ehe die Krankenkasse irgendwas dazu zahlt und wir gedacht haben, okay, wir müssen es mal ein bisschen ab. Ja. Mhm. Es hat dann letztes letztes Jahr im November geklappt. Also ich bin schwanger geworden, einfach so. Das ist doch eine gute Nachricht. Es war vielleicht so. Es war auch jeden Monat habe ich mich auch sehr verrückt gemacht und eigentlich an nichts anderes gedacht. Mhm. Und dann ist meine Oma letztes Jahr im September ist meine Oma verstorben und war eine sehr schlimme Zeit für mich, weil ich sie über alles geliebt habe und es muss dann irgendwie kurz vor ihrer Beerdigung halt gewesen sein, dass ich dann schwanger geworden bin, ausgerechnet dann. Ja. Ja, und leider habe ich das Baby verloren, also in der 10. Woche. Ah, aufgrund der schwierigen Umstände, in die du da geraten warst, durch den Tod der Oma, glaubst du? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es dann ausgerechnet dann geklappt hat, weil ich dann vielleicht mit meinen Gedanken mich vielleicht auch nicht so damit beschäftigt habe. Das weiß ich nicht. Das ist ja traurig, vor allen Dingen, wenn man sich so danach sehnt und welche Auswirkungen hatte das jetzt auf eure Beziehung, dass du dein Kind verloren hast? Ja, ich finde, es hat uns eigentlich noch mehr zusammengeschweißt, nur der Wunsch, der besteht weiterhin. Also mein Freund hat mir jetzt Silvester einen Heiratsantrag gemacht. Mhm. Er hat doch damit extra gewartet bis Silvester, weil er wollte, dass das neue Jahr gut für uns beginnt. Mhm, Aber es gibt doch Hoffnung. Ich meine, es hat ja jetzt einmal geklappt. Ja, so nach, das ist auch unsere Hoffnung, dass es vielleicht nochmal klappt. So. Genau. Ja, und ich will euch ja ermutigen. Ich gehe mal davon aus, dass dein Freund ungefähr so alt ist wie du. Du bist 30. Ja. Dass man da doch wirklich guter Dinge sein kann. Das wird schon nochmal klappen. ja. Und wir wünschen es uns selbst. Versuch mal, die Traurigkeit jetzt zu überwinden und so hoffnungsvoll nach vorne zu gucken. Die Wahrscheinlichkeit ist noch relativ groß, dass es wieder klappt. Und dann ist die Freude, das Glück ganz groß. Ja, ich hoffe. Liebe Stefanie, die Sendung ist gleich rum. Du hörst die Musik. Ich wünsche euch wirklich von Herzen viel Glück und dass es euch gelingen möge. Viel Glück und schönen Gruß an deinen Freund. Dankeschön, dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. In der Technik heute Nacht, Dennis Eickmeier. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montagnacht. Bis dahin, tschüss.